suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyenne. We have repeatedly talked about dative and accusative cases, so let's have a closer look at them, starting with a definite article. For masculine singular noun we get nominative, den or de, according to the N rule, de pap, den Auto. Den Auto steht an der Garage. Dative, dem, dem pap, dem Auto. Ich gehe mit dem pap spazieren. Ich fuhr mit dem Auto. Accusative, den or de, the same as for the nominative. De pap, den Auto. Ich gesehen, I see, de pap, den Auto. You may remember that in Luxembourgish, the accusative is usually the same as the nominative. For a feminine singular noun, we get nominative, die apostrophe, tmam, tfra, tmam as an der kitchen, in the kitchen. Dative, dor, dom mam, dor fra. Ich geh mit der Mam, mit der Fra spazieren. Accusative, die Apostrophe, tfra, tmam, ich gesinn tfra, tmam. For neuter singular noun we get nominative, die Apostrophe, tkant, taus, tkant spielt, plays am Gerd, taus as schön. Dativ, dem, dem Kant, dem Haus. Ich gehe mit dem Kant spazieren, Kant as an dem Haus. Accusative, die Apostrophe, Kant, taus. Ich gesehen Kant, taus. For the plural, independently of the gender, we get nominative, die Apostrophe, t'pappen, t'mammen, t'kanne. T'pappe geht spazieren, Mammen sind an der Kitchen. Kanner spielen am Gerd. Dative, den or de, according to the N rule, de Pappen, den Autoen, de Mammen, de Kanner. Ich gehe mit de Kanner spazieren. Wir fuhren mit den Autoen anstatt. Accusative, die Apostrophe, de Pappen, Mammen, de Kanner. Ich gesinn de Pappen, de Mammen, an de Kanner. Please note that in a dative case, a masculine or neuter single definite article can be shortened in combination with a number of prepositions. So instead of saying, ich gehe mit dem Pap spazieren, you say, ich gehe mam Pap spazieren. Instead of saying, ich sin an dem Haus, you say, ich sin am Haus. Instead of saying, ich komme von dem Markt, you say, ich komme vom Markt. And instead of saying, ich sin ob dem Markt, you say, ich sin Markt. Now for the indefinite article we get, for a masculine singular noun, nominative, an or a, according to the N rule, an Auto, a Mann, a man. Ein Auto steht an der Garage. Dative, engem, engem Mann, engem Auto. Ich schwätze mit engem Mann. Wir fuhren mit engem Auto. Accusative, ein or a, ein Auto, ein Mann. Ich gesinn ein Mann, ein Auto. For feminine singular noun we get nominative, eng, eng Frau. Eng Wäschmaschine, a washing machine. Eng Frau steht an der Küche. Dativ, enger, enger Frau, enger Wäschmaschine. Ich schwätze mit enger Frau. Accusativ, eng, eng Frau, eng Wäschmaschine. Ich gesehen eng Frau. For a neuter singular noun we get nominative, ein or a, ein Haus, a Kant. A Kant spielt am Gerd. Dativ, engem, engem Kant, engem Haus. Ich wohne an engem Haus. Ich spiele mit engem Kant. Accusative, ein or a, ein Haus, a Kant. Ich gesinn ein Haus. Ich gesinn a Kant. Remember that for plurals you do not have an indefinite article in Luxembourgish.